Anlässlich des 64. Jahrestages des Sieges im großen Vaterländischen Befreiungskrieg besichtigten Kim Jong-nam, Park Bong-ju, Choi Ryong-hae und weitere führende Kader der Partei und des Staates, der Vorsitzende einer befreundeten Partei und die Funktionäre des Ministerkabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen am 26. Juli die historische revolutionäre Gedenkstätte Chonsung. Sie legten zuerst an dem Mosaikwandgemälde mit dem Bildnis von Kim Il-sung Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor. Hier in der historischen revolutionären Gedenkstätte rüttelte Kim Il-sung während des Vaterländischen Befreiungskrieges die Armee und das Volk der DVJK zum Sieg im Krieg voller Energie auf und fasste einen grandiosen Plan für den Wiederaufbau in der Nachkriegszeit.